hier spazieren, dann bin ich keine Schmähte, die wollen mich namorieren. Sag ich lieber sich, das ist doch gar nicht möglich, ich bin doch schon zu alt und du bist mir zu eklig. Ach Mädchen, ach Mädchen, mach dich doch so weg, bester Mann, die Ohren, die sind doch volle Dreck. Ach Mädchen, ach Mädchen. Du bist doch schon so schön, du hast den krummen Finger und kommst zum Balkan sein. Noch hol dich mit